Lamberts Nachtlokal. Jeder tanzt dort gerne mal bis morgens früh nach dieser Melodie. Hey! Denn in Lamberts Nachtlokal gibt es Mädels ohne Zahl, hübsch und adrett, schwarzblond und auch brünett. Hey! Dort tanzen die Matrosen in ihren blauen Hosen. Was sie da alles machen, das sind Sachen. Kennst du Lamberts Nachtlokal? Jeder tanzt dort gerne mal bis morgens früh nach dieser Melodie. Ahoi! In ihren blauen Hosen, was sie da alles machen, das sind Sachen. Kennst du Lamberts Nachtlokal? Jeder tanzt dort gerne mal bis morgens früh nach dieser Melodie. Ahoi!